Hätte ich gewusst, dass so viele Menschen kommen, hätte ich auch eine Rede vorbereitet. Mehrere hundert Menschen haben sich versammelt auf dem Vorplatz des Berliner S-Bahnhofs Friedrichstraße. Sie sind an diesem sonnigen Samstagnachmittag hergekommen, um für die Pressefreiheit zu demonstrieren. Unter ihnen ist auch Martin Emmer, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin. Weil ich diese Vorgänge für ungeheuerlich halte und weil es wirklich hoch an der Zeit ist, dass man einschreitet gegen diese Versuche, die Medien unter Druck zu setzen. Das ist ja nicht der erste Versuch. Erst zwei Tage ist es her, dass bekannt wurde, dass der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren gegen Markus Beckedahl und seinen Mitstreiter André Meister eingeleitet hat, wegen Landesverrat. Auf dem Blog Netzpolitik.org hatten beide Autoren Pläne des Bundesamtes für Verfassungsschutz beschrieben und zudem Passagen von vertraulichen Dokumenten ins Netz gestellt. Anfang Juli hatte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Den Vorwurf des Landesverrats weist Beckedahl zurück. Und das ist eine vollkommen absurde Situation, wenn man sich eigentlich für Grundrechte einsetzt, wenn man an die Demokratie und den Rechtsstaat glaubt und dann halt so eine förmliche Zustellung mittags in der Post findet. Beckedahl kann sich viel Solidarität sicher sein. Ganz anders sieht es dagegen beim Generalbundesanwalt Harald Range aus. Range hatte am Freitagnachmittag angekündigt, die Ermittlungen wegen Landesverrat vorerst ruhen zu lassen und zunächst ein Gutachten abzuwarten. Immer lauter werden inzwischen die Forderungen, Range solle zurücktreten. Zum Beispiel von Christian Fliesek, SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Fliesek bezeichnet Ranges Entscheidungen im gesamten NSA-Komplex via Twitter als nur noch peinlich. Auch SPD-Vize Ralf Stegner schließt sich der Rücktrittsforderung an. Ebenso wie der Bundesvorsitzende der Partei Die Linke Bernd Rixinger oder FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Anders dagegen der rechts- und innenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Volker Beck. Ich vermute erstmal gar nichts. Ich möchte von den Herren eine Auskunft als Parlamentarier. Was hat sie auf diesen absurden Weg geführt? Sagte Beck im Deutschlandfunk. Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger fordert Range auf, die Ermittlungen möglichst rasch endgültig einzustellen. Doch für sie liegt das Problem woanders. Ich bestehe darauf, mit dem Ursprung muss man sich befassen. Und das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das hat hier den Stein ins Rollen gebracht, mit Zustimmung des Innenministeriums. Die müssen sich Gedanken gemacht haben, die haben irgendwelche Ansichten zusammengeschrieben und damit mit Kanonen auf Spatzen geschossen. So die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Eine offizielle Stellungnahme des Bundesamtes für Verfassungsschutz gibt es bisher nicht. Aus dem Umfeld der Behörde heißt es, im Fokus der Anzeige stünden nicht Journalisten, sondern die Weitergabe von geheimen Dokumenten. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Meyer hält Rücktrittsforderungen an Generalbundesanwalt Range, aber auch Kritik an Verfassungsschutzpräsident Maaßen für, Zitat, blanken Populismus. Die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten gehe nicht. Das ist eine Unart und die hat zur Folge, dass nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz geschädigt ist. Das ist natürlich mal die unmittelbar geschädigte Behörde. Aber ich würde das wirklich wesentlich noch weiter dimensioniert sehen. Geschädigt ist damit unsere gesamte Demokratie und möglicherweise auch die innere und äußere Sicherheit Deutschlands und damit auch unserer Bürger. Sagte Meyer gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Zu einer ganz anderen Einschätzung kommt der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar. Schaar sagte im Deutschlandradio Kultur: Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass man 50 Jahre nach der Spiegel-Affäre dieses Schwert aus dem Kaiserreich wieder herausgeholt hat, um gegen die freie Presse vorzugehen und in dem Falle gegen Blogger. Also, dass man sagt, das ist das angemessene Instrument, um gegen Indiskretionen und gegen unangenehme Berichterstattung vorzugehen. Also ich war wirklich ziemlich verärgert.